ein aus der Hölle, dir Satan wollte sich dir selbst entgegenstellen. Und oben wieder ich, wenn auch gleich aus der Hölle, der Satan wollte sich dir selbst entgegenstellen. Oben wieder dich. So muss er doch mit Schwert, so muss er doch mit Schwert von seinen Ränken lassen, von seinen Ränken lassen, damit er dich will fassen. Denn dein Wert werdet Gott, dein Werk werdet Gott, denn dein Werk werdet Gott, denn dein Werk werdet Gott, werdet Gott, dein Werk werdet Gott, denn dein Werk werdet Gott. Thank you.